Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2. 144 an Goethe. Jena, den 24. Jänner 1796. Für einen Schriftsteller, der mit der Katastrophe eines Romans mit 1000 Epigrammen und 2 weitläufigen Erzählungen aus Italien und China beschäftigt ist, haben Sie diese nächsten 10 Tage ganz leidliche Zerstreuungen, aber was Ihnen die Zeit nimmt, gibt sie Ihnen dafür wieder an Stoff, und am Ende sind Sie weiter gekommen als ich, der seine Gegenstände aus den Nägeln saugen muss. Heute indessen habe ich auch eine Zerstreuung, denn Charlotte Kalb wird hier sein. Es tut mir leid, dass meine Tapetenangelegenheit Ihnen mehr als ein paar Worte kosten soll, da Sie indessen so gütig sein wollen, diese Verzierung an meinem Horizonte zu besorgen, so bitte ich Sie, mir 4 Stücke von der grünen Tapete und 2 von rosa Bordüren, wenn diese auch 40 Ellen halten, aus Frankfurt kommen zu lassen. Ich ziehe die rosa Bordüren der Lebhaftigkeit wegen dem beiliegenden Muster vor. Woltmann war gestern 3 Stunden lang allein bei mir, und ich habe es glücklich durchgesetzt, dass von den 2 Theaterstücken keine Silbe gesprochen wurde. Er war übrigens sehr artig und sehr freigebig an Lob über ihre und meine Arbeiten, ohne doch ein Fünkchen Barmherzigkeit bei mir seines Stücks wegen zu erwecken. Leben Sie recht wohl, hier wieder einige Xenien, dass die Observanz nicht verletzt wird. Schiller.